Dachetage von unseren Fensterläden aus feierten wir die Rückkehr des Regens. Schlagen direkt an unsere schon geschlossene Querstraße. Von einem verfallenen Weiland aus entdeckten wir das schützende Auge eines Sonnenstrahls, der stolz zwischen den Wolken leuchtete. So wuchsen wir auf in zwei Häuserblocks, bewohnt von ergebenen Nachbarn, die Abschiede von ihren Verwandten riefen. Doch immer entdecke ich diesen Raum im verhängten Himmel, der in seine Matschagen Klang uns vorbereitet. Leuchtend die Vergangenheit zu überleben. Nachmittage von unseren Fensterläden aus feierten wir die Rückkehr des Regens. Schlamm bedeckte unsere geschlossene Querstraße. Von einem verfallenen Weiland aus entdeckten wir das schützende Auge eines Sonnenstrahls, der stolz zwischen den Wolken leuchtete. So wuchsen wir auf in zwei Häuserblocks, bewohnt von ergebenen Nachbarn, die Abschiede von ihren Fahnen riefen. Noch immer entdecke ich diesen Raum im verhängten Himmel, der in seinem archaischen Klang uns vorbereitet, um leuchtend die Vergangenheit zu überleben.